B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Kraftprobe in Brüssel. Merkel und Sarkozy gegen den Rest der EU. Schmuckstück in Warschau. Das Copernicus Science Center an der Weichsel. Vorstadtkrawalle in Frankreich, 5 Jahre nach den blutigen Unruhen. Multikulti in London, wie Briten mit Ausländern umgehen, sowie schließlich Existenzängste auf Sardinien. Ein Urlaubsparadies kämpft gegen Baulöwen. Ohne Frankreich ginge in Europa gar nichts, meinte Angela Merkel vor ein paar Tagen sinngemäß. Allein mit Frankreich geht auch nicht viel, so die schmerzhafte Erfahrung unserer Kanzlerin nach dem jüngsten EU-Gipfel in Brüssel. Vor allem die kleinen Mitgliedstaaten waren alles andere als erfreut darüber, wie Paris und Berlin mit Euro-Sündern in Zukunft verfahren wollten. Ganz so, als ob Deutschland und Frankreich selbst die Defizitkriterien nicht verletzen würden. Peter Heilbrunner kommentiert. Angela Merkel steht vor den Trümmern ihrer Europapolitik. Ehrliche Maklerin zwischen Groß und Klein, das war einmal. Geduldige Unterhändlerin mit Gespür für den richtigen Ton, passé. Seit der Euro-Krise erlebt Brüssel eine neue Angela Merkel, eine Art Schröder Reloaded, die Basta-Frau. Ihren früheren Verbündeten, wie dem luxemburgischen Regierungschef Jean-Claude Juncker, knallt sie ihre Vorschläge nur noch auf den Tisch. Unterstützen oder kassieren, vor diese beiden Alternativen stellt die Bundeskanzlerin die EU-Partner. Die reagierten zuerst erstaunt und widersprachen dann teilweise heftig. Denn es ist mitnichten nur der Stil, an dem sich die ehemaligen Freunde reiben. Es ist auch der Inhalt der Vorschläge, den sie in Frage stellen. Zu Recht kritisiert Jean-Claude Juncker, dass Deutschland das Ansinnen Frankreichs unterstützt, über die Einleitung eines Defizitverfahrens weiter die Finanzminister entscheiden zu lassen. Dabei sollte doch eine der Lehren aus der Euro-Krise sein, den Einfluss der Politik auf die Sanktionsmechanismen zurückzudrängen. Politische Fehlentscheidungen, allein von nationalstaatlichen Interessen geleitet, hat es schon zu viele gegeben. Warum also die schlechte Praxis fortschreiben? Es sei erinnert an die Absprachen zwischen Berlin und Paris im Jahr 2004, die letztendlich zu einer Aufweichung des Stabilitätspaktes führten. Oder an das stillschweigende Einverständnis, nichts gegen die griechischen Statistiktricksereien zu unternehmen. Nein, der Preis für die Zustimmung Frankreichs zu Vertragsänderungen war zu hoch. Merkel hat sich vage Unterstützung eingekauft und dafür ein festes Pfand aus der Hand gegeben, eine richtige Verschärfung des Stabilitätspaktes. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Angela Merkel vor allem die Kulisse zu Hause im Blick hat, wenn es um den Euro geht und nicht das große Ganze. Die Rettung eines Euro-Landes dürfe in Zukunft nicht mehr dem deutschen Steuerzahler allein aufgebürdet werden, rechtfertigt sie ihren Kampf für einen dauerhaften Krisenmechanismus, ganz so, als hätten die Deutschen Griechenland bislang die Hilfsmilliarden geschenkt. Nein, die Griechen zahlen fast 6% Zinsen, es sind Kredite und eben keine Geschenke. Die Angst davor, dass Athen das Geld nicht zurückzahlen könnte, ist ebenfalls unbegründet. Alle europäischen Länder haben bislang ihre Schulden beim Internationalen Währungsfonds zurückgezahlt. Warum also sollte Griechenland dagegenüber der EU eine Ausnahme machen? Klar, Deutschland hat am Ende geholfen, als es für das taumelnde Mittelmeerland eng wurde. Man kann Merkel deshalb nicht vorhalten, sie lasse die Partner am ausgestreckten Arm verhungern. Kritisieren muss man aber, dass die deutsche Kanzlerin in nur einem Jahr alles eingerissen hat, was sie sich zuvor über Jahre hinweg aufgebaut hatte. Respekt und vor allem Vertrauen. Ihre Forderung, wiederholten Schuldensündern das Stimmrecht zu entziehen und sie damit an den politischen Katzentisch zu verbannen, ist schlichtweg eine Unverschämtheit. So geht man mit Partnern nicht um, Krise hin oder her. Ein Kommentar von Peter Heilbrunner. Nichts sei hässlicher in Warschau, pflegen Menschen in der polnischen Hauptstadt zu spotten, als die Geschenke des Sowjets. Gemeint sind damit die architektonischen Fehlgriffe russischer Baumeister. Der Kulturpalast im Zentrum Warschaus ist eines davon. Darin verborgen unter anderem ein technisches Museum, mittlerweile ziemlich veraltet und verstaubt, zum Leidwesen aller Technikbegeisterten, ob klein oder groß. Im November soll sich das ändern. Im kommenden Monat wird nämlich das Copernicus Science Center in Warschau eröffnet. Ein Museum, das die Besucher dazu animieren soll, Chemie, Physik und Biologie sprichwörtlich zu erleben. Pauline Tillmann über ein nicht nur architektonisches Schmuckstück an der Weichsel. In der einen Ecke wird gebohrt und in der anderen Ecke wird gehämmert. Auf der Baustelle des zukünftigen Copernicus Science Centers herrscht reges Treiben. Mittendrin Katarzyna Nowicka. Die junge Frau hat tiefschwarze Haare. Ihr hagerer Körper lässt sie durch die Ausstellungsräume schweben. Wir haben hier keine vergleichbaren technischen Museen. Bisher war das Motto in Museen, fass bloß nichts an. Und hier können die Besucher erstmals selber experimentieren. Damit soll bei den Besuchern Interesse für Naturwissenschaft geweckt werden. Denn Polen kämpft, ähnlich wie Deutschland, damit, dass sich zu wenige junge Menschen für die Fächer Mathematik, Chemie, Biologie und Physik interessieren und es daher zu wenige Studenten und letztlich zu wenige Fachleute in diesen Bereichen gibt. Wir haben massive Probleme mit den Naturwissenschaften, deshalb wollen wir das verbessern. Wir wollen jungen Leuten zeigen, dass diese Fächer sogar interessant sein können und gar nicht so schwer, wie viele meinen. Die Baumaßnahmen haben vor rund 2 Jahren begonnen. Die veranschlagten Gesamtkosten rund 91 Millionen Euro. 52 Millionen Euro und damit mehr als die Hälfte kommen von der Europäischen Union, genauer gesagt vom Fonds für regionale Entwicklung. Die Ausstellungsfläche beträgt 20 Quadratkilometer. Schon jetzt ist die Außenfassade von Weitem zu erkennen. Braune Metalllamellen umschließen die futuristisch anmutende Hülle. Ein bisschen erinnert die Machart an das Museum Brandhorst in München. Der Entwurf stammt aus der Feder der polnischen Architekten Jan Kubek und seinen Kollegen vom Architekturbüro Ra 2. Das Innere bietet viel Platz für die zahlreichen Ausstellungsgegenstände. Die meisten davon liegen in den jeweiligen Räumen verstaut, allerdings unter Plastikplanen verborgen. Nur wenige sind bereits ausgepackt und aufgebaut. Das hier ist eines davon. Mit einem Schlag auf eine gelbe Trommel kommt ein Luftwirbel in Bewegung. 3 Meter entfernt steht eine Wand mit silbernen Münzen, die durch den Luftwirbel zum Klingen gebracht werden. Die Museumseröffnung ist für November geplant. Es wird das erste und größte seiner Art sein, und zwar nicht nur in Polen, sondern in ganz Osteuropa. Doch gerade in Warschau hat vor wenigen Jahren ein regelrechter Museumsboom eingesetzt. Das wohl bedeutendste darunter wird das Museum zur Geschichte der polnischen Juden sein. Es wird im ehemaligen Warschauer Ghetto gebaut, nur wenige Schritte von jener Stelle entfernt, an der Willy Brandt vor rund 40 Jahren in Demut auf die Knie fiel. Außerdem wird derzeit an einem Museum für polnische Geschichte gearbeitet, an einem über das polnische Militär sowie an einem für zeitgenössische Kunst. Das Copernicus Science Center ist das nächste Museum, das in Warschau offiziell eröffnet wird, und zwar mit einem Glanzstück der besonderen Art. Der Amerikaner Bruce Shapiro hat hier eine Kunstinstallation errichtet, die viele Besucher zum Staunen bringen dürfte. Die Idee ist, dass meine Installation mit Hilfe von Luftblasen Gesichter und Bilder kreiert. Wenn also die Besucher ihre Fotos hier abgeben, dann soll ihr Gesicht in Luftblasen übersetzt werden und die Röhren entlang aufsteigen. Shapiro hat sich auf Kunst in Verbindung mit Computertechnik spezialisiert. Viele seiner Werke sind in den USA und Kanada zu sehen. Ich glaube, es gibt keinen so großen Unterschied zwischen Ost und West. Kunst ist Kunst und Wissenschaft ist Wissenschaft. Aber ich finde es aufregend, dass Polen nicht rückwärts gerichtet ist, sondern nach vorne schaut, in die Zukunft eben. Polen feels like to me a country looking forward. Vor genau 5 Jahren sind 2 Jugendliche im Pariser Vorort Clichy auf der Flucht vor der Polizei ums Leben gekommen. Wochenlange Vorstadtkrawalle waren die Folge. In hunderten französischen Städten brannten zehntausende Autos. Die Regierung verhängte den Ausnahmezustand. Innenminister war damals ein gewisser Nicolas Sarkozy. Er sammelte mit hartem Durchgreifen Punkte bei seinen künftigen Wählern. Heute ist Sarkozy französischer Präsident. Und so unbeliebt wie kaum ein anderer vor ihm. Christoph Wyss über die Vorstadtkrawalle von einst und die Stimmung heute. Schüsse fallen, Molotow-Cocktails werden geschleudert. Die Polizei antwortet mit Wasserwerfern und Tränengas. Bilder von brennenden französischen Vorstädten gehen um die Welt in jenem Herbst 2005. In einem Vorort von Paris sind Krawalle ausgebrochen, sagt die Moderatorin des US-Nachrichtensenders. Hinter ihr steht Riots in France, Krawalle in Frankreich. Im gleichen Schriftzug, in dem es 2 Jahre zuvor War on Iraq hieß, Krieg im Irak. Auslöser für die Unruhen ist eine nächtliche Verfolgungsjagd am 27. Oktober 2005, genau vor 5 Jahren. Der 15-jährige Buna und der 17-jährige Ziad verstecken sich auf der Flucht vor der Polizei in einem Trafo-Häuschen in Clichy-sous-Bois, nordöstlich von Paris. Dort erleiden sie so schwere Stromschläge, dass sie sterben. Die Einwandererkinder werden zu Märtyrern für eine Generation von Chancenlosen. Saint-Denis, wo Clichy liegt, ist eines der kleinsten Departements in Frankreich, aber auch eines mit besonders hoher Einwohnerzahl. Hier stehen die Wohntürme, die in den 60er Jahren für die Arbeiter aus Paris gebaut wurden und wo inzwischen die Kinder der Einwanderer aus den ehemaligen Kolonien leben, sofern sie etwas finden, von dem sie leben können. Oft ist es so, sagt Mohamed, der in Saint-Denis aufgewachsen ist, du kommst in eine Zeitarbeitsfirma und legst deinen Lebenslauf vor. Dann sehen sie deine Adresse, Saint-Denis. Die denken, da gibt's nur Kriminelle und Krawallmacher. Und plötzlich sagen sie dir, wir wollen gar niemanden einstellen. Kommt aber jemand aus Paris vorbei, dann kriegt der den Job. Das Vorurteil wird von höchster Stelle bestätigt. Da der schwerkranke Präsident Jacques Chirac wochenlang auf Tauchstation geht, wittert der ehrgeizige Innenminister seine Chance. Nicolas Sarkozy begibt sich ins Zentrum des Aufruhrs und solidarisiert sich mit den Anwohnern. Sie haben genug, nicht wahr? Sie haben genug von diesem Gesindel, diesem Abschaum. Wir werden sie davon befreien. Schönen Abend noch. Rakai, sagt Sarkozy tatsächlich, Gesindel, Abschaum. Und damit gießt er noch Öl ins Feuer. Vorstadtkinder im ganzen Land solidarisieren sich mit den Jugendlichen aus der Pariser Banlieue. Sie fühlen sich entrechtet und verlieren selbst jedes Unrechtsbewusstsein, zünden 10.000 Autos an, zertrümmern Hunderte von Schulen und Sporthallen, verletzen Polizisten. Die Regierung schaut hilflos zu, bis Sarkozy den Ausnahmezustand durchsetzt. Das hat Frankreich zuletzt im Algerienkrieg gemacht. Nächtliche Ausgangssperren tragen dazu bei, dass sich die Lage nach 4 Krawallwochen allmählich beruhigt. Aber Sarkozy hat ja schon Monate zuvor bei einem Besuch in La Courneuve verraten, wie er sich die Zukunft der Banlieues vorstellt. Der Ausdruck mit dem Hochdruckreiniger säubern drängt sich einem da auf, denn das hier muss man säubern. Für die Rechtsextremen, deren Terminologie er ganz bewusst entlehnt hat, ist Sarkozy seither ein Sprücheklopfer, dem letztlich doch der Mut fehlt, in den Vorstädten wirklich so richtig aufzuräumen. Sozialisten, Grüne und Kommunisten machen ihm zum Vorwurf, dass sein vor 2 Jahren mit viel Getöse aufgelegter Plan Banlieue an chronischer Unterfinanzierung krankt. 2010 beträgt die Jugendarbeitslosigkeit in Saint-Denis nach wie vor 40%. 5 Jahre nach den Vorstadtkrawallen schwelt das Feuer noch immer. Soziologen sind sich einig, ein Funke würde reichen, um die Flammen wieder ausbrechen zu lassen. In kaum einer anderen Metropole Europas gehören sie so sehr zum selbstverständlichen Stadtbild wie in London. Menschen aus fernen Ländern, Menschen anderer Hautfarbe, in kultureigener Kleidung, Kopftuch oder Turban inklusive. Und die Briten sind nicht nur um einiges entspannter als die Deutschen in diesem Zusammenhang, nein, sie sind auch richtig stolz auf diese bunte Mischung in ihrer Hauptstadt. Multikulti könne man nicht diskutieren oder für tot erklären, sagen sie. Multikulti sei einfach da. Samuel Jakisch über die wahre Weltstadt London. Der Londoner Stadtteil Brixton ist ein Zentrum für Einwanderer. Familien aus aller Welt kommen hierher, um Arbeit zu finden und ihre Kinder auf die Uni zu schicken. Besonders in den 1950er Jahren kamen viele aus den ehemaligen britischen Kolonien in Afrika, Indien, Pakistan oder der Karibik. So wie die Familie der Schriftstellerin Zadie Smith. Multikulti als eine Politik oder Ideologie zu betrachten, das will mir nicht in den Kopf. Es ist doch eine Tatsache. Ich bin weder für noch gegen Multikulti, ebenso wenig wie ich dafür oder dagegen bin, Arme zu haben. Es ist nun mal eine Tatsache. Statt über Multikulti zu streiten, sollte man sich lieber der Realität widmen. In der Realität zeigen Umfragen, dass Einwanderer in England, genau wie in Deutschland, sich mit ihrer neuen Heimat besonders stark identifizieren. Das gilt auch für Richmond aus Ghana. Der steht im Nieselregen auf dem Markt von Brixton und verkauft afrikanische Gewürze. Und er fühlt sich wohl hier. Solange du dich an die Gesetze hältst und nicht in Konflikt mit der Polizei gerätst, kann hier, glaube ich, jeder leben, wie er will. Anders als in anderen Ländern. Großbritannien ist da offener und liberaler. Großbritannien hat eine integrative Geschichte. Inzwischen ist es selbstverständlich, wenn der Londoner Bürgermeister öffentlich Ramadan feiert, wenn jüdische Kinder an Chanukka schulfrei haben oder Hindus zu Shivas Geburtstag ihr Feuerwerk abbrennen. Allerdings, seit den Londoner Terroranschlägen von 2005, auch das zeigen Umfragen, wachsen auch hier die Vorbehalte gegenüber Muslimen. Etwa die Hälfte der Briten zweifelt heute an deren Loyalität gegenüber Großbritannien. Käme in Brixton allerdings jemand auf die Idee, einen Einwanderer deswegen zu bitten, britischer zu werden, er würde wohl ausgelacht. Zum Beispiel von Kelly aus Kaschmir, dem alten Stoffhändler auf dem Brixton Market. Er lebt seit 1962 hier. Die Frage nach der Integration findet er albern. Schließlich sei er doch längst zu 100% britisch. What mean integrated? Can you explain to me what mean that? I'm not a part of, I'm 100% British. Wenn Politiker wie in Deutschland den Migranten vorwerfen, sich nicht integrieren zu wollen, dann sei das scheinheilig, findet Kelly. Sie suchen doch nur einen Schuldigen, weil es der Wirtschaft heute schlechter gehe als früher. Wir fallen ständig nur übereinander her, statt mal auf uns selbst zu schauen. Und unsere Politiker beschuldigen immer die anderen, um davon abzulenken, was sie selbst angerichtet haben. Integrationsdebatten liefen zudem Gefahr, die Leute gegeneinander aufzubringen, sagt Kelly. Im Nieselregen von Brixton appelliert er deshalb an die Menschlichkeit. My name is Kelly. I'm not a Muslim, not a Hindu. Ich bin Kelly. Ich bin kein Christ, kein Hindu oder Muslim. Ich versuche nur, ein Mensch zu sein. Also, Brüder und Schwestern, bitte benehmt euch wie Menschen und freut euch eures Lebens. And see the sweetness of life. Während Deutschland über Multikulti diskutiert, schüttelt man in Brixton darüber nur den Kopf. Egal ob Schriftstellerin oder Markthändler, Integrationsdebatten findet man hier überflüssig. Ganz egal, ob sie in Großbritannien geführt werden oder im fernen Deutschland. Die Urlaubssaison auf Sardinien geht an diesem Sonntag zu Ende. Auch in dem Fischerdorf Santa Lucia an der Ostküste südlich von Olbia. Die Saison war nicht schlecht. Grund zur Freude haben die Menschen in Santa Lucia dennoch keinen. In Santa Lucia sollen in naher Zukunft drei große Hotels mit Strandpromenade, Geschäften und neuen Zufahrtswegen entstehen. Alles prima, mitnichten. Die Einheimischen fürchten nämlich, dass von dem Bauvorhaben nur ausländische Investoren profitieren werden. Uli Nicola über Existenzängste in einem zauberhaften Urlaubsparadies. Saisonende auf dem Campingplatz La Mandragola. Vor dem Winter gibt es viel abzurechnen, zu renovieren und zu planen. Doch die Zukunft ist ungewiss. Francesco weiß nicht, wie lange es diesen Campingplatz noch geben wird. Der letzte Gemeinderat hat beschlossen, dieses Stück Land zu verkaufen, damit hier Hotels, Geschäfte, neue Straßen, ein großer Parkplatz entstehen. Das heißt, es würde alles zuzementiert, hier in einem der größten Pinienwälder Sardiniens. Und den wollen sie fällen. This is one of the largest pine wood in Sardinia. They want to cut it. Vor 25 Jahren bekamen Francesco und 9 andere junge Arbeitslose das Angebot, auf dem damals stillgelegten Campingplatz eine Kooperative zu gründen. Das bedeutete eine günstige Miete von der Gemeinde und viel Unterstützung aus der Bevölkerung. Ein Modell, das es bis heute in handwerklichen und touristischen Zweigen auf Sardinien gibt, um Arbeitslosen eine Existenz zu ermöglichen. Wir haben uns damals für den Campingplatz beworben, weil es eine große Chance für uns war. Mit der Kooperative haben wir ihn renoviert und wieder eröffnet. Wir haben zu 10 angefangen, heute sind wir 30 und wollen noch 10 weitere Arbeitsplätze schaffen. Ob Reinigungskräfte, Büroangestellte, Sicherheitsleute oder Köche im Campingplatzrestaurant. Jeder, der hier arbeitet, stammt aus der Region. Die 6-7 Monate Arbeit helfen ihnen, um übers Jahr zu kommen. Sonst müssten sie ihre Heimat Sardinien ebenso verlassen wie viele andere, beklagt der Koch Marcello. Stellen Sie sich vor, was wäre, wenn es den Campingplatz nicht gäbe und keinen Pinienwald. Nichts, gar nichts. Das wäre schlecht. Deshalb ist es wichtig, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Damit meint er den Zusammenhalt der Kooperative, aber auch den gemeinsamen Kampf der Bürgerinitiative Salviamo Santa Lucia. Die Gegner sammeln Unterschriften auf der gleichnamigen Internetseite, haben Protestbanner im Pinienwald aufgehängt und verkaufen T-Shirts, um einen Rechtsanwalt zu bezahlen, der das bereits existierende Umweltverträglichkeitsgutachten anfechten soll. Denn darin steht, dass nur wenige Bäume gefällt würden. Eine Ansicht, die auch der Bürgermeister von Ciniscola, Lorenzo Pau, vertritt. Das möchte ich gerne von ihm persönlich hören. Zuerst stellt er am Telefon ein Treffen für ein Interview in Aussicht. Doch danach ist er für mich tagelang nicht mehr zu erreichen. Okay, d'accordo. Ciao. Und auch auf E-Mails antwortet er nicht. Francesco von der Kooperative ist ebenfalls von seinem Bürgermeister enttäuscht. It's a long way because there is a very strong opposition by everybody. Es wird ein langer Weg, denn hier sind viele Menschen gegen das Bauprojekt. Nächstes Jahr sind Kommunalwahlen und eine gute Möglichkeit, den Gemeinderat abzulösen. Es ist die Linkspartei. Leider, denn ich habe sie auch gewählt. Doch sie hat nicht das gehalten, was sie versprochen hat. Doch wenn die Hotels gebaut werden, kommt ein Investor aus Norditalien oder Europa und der bringt Mitarbeiter aus dem Ausland. Es geht um Arbeitsplätze für Einheimische, um soziale Gerechtigkeit, aber auch um einen der größten Pinienwälder Sardiniens und dem dazugehörigen Ökosystem. Von der kilometerlangen Sandbucht mit Lagune ganz zu schweigen. Es ist schade, wenn diese Landschaften auch mit Beton versiegelt werden sollen und überbleibt eigentlich nur noch die Gutschrift für irgendeine Aktie. Die Interessen der Urlauber und der Einheimischen sind gleich. Sie wollen keine 1500-Bettenburg im 200-Seelen-Fischerdorf Santa Lucia. Das ist günstig und schön. Das macht gerade den Flair aus, dass nicht so viel los ist. Abends so in dem kleinen Dorf und das. Tranquillo, tutto bene, ma non vogliamo l'hotel. Schließlich ist Santa Lucia der schönste Fleck der Erde. La più bella cosa che esiste. Soweit diese Reportage von Uli Nicola. So viel im Europa-Report heute.